willkommen. Es ist kurz nach 8 und nach No Pop Magazin für Grünsmusik mit Eike Stolzenburg beginnt hier die Ausgabe Nummer 28 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Ich freue mich total sehr, dass du da bist und mir die Gelegenheit gibst, dich mit ganz tolle Musik zu begleiten. Wir werden heute wieder eine große Menge von Neuigkeiten hören und einen schönen Auswahl in alte Klassiker und heute auch ein paar Coverlieder so da und da verteilt in diese zwei Stunden. Einfach nur so. Wie gesagt, zwei Stunden bis 22 Uhr voll mit aktuellen Singles und Alben, mit dem spanischen Punk, Rock und Metal ist ein Mittelpunkt. Und natürlich auch viele, viele andere tolle Sachen international. Viel Spaß dann mit dem Mixtape von heute. We'll be right back. Johnny B. Goode, der Klassiker von Chuck Berry von 1958, gecovert von Judas Priest für den gleichnamigen Kinofilm von 1988, Johnny B. Goode, und auch im Album Remy Down zu finden. Wir hören jetzt Kamikaze, seine Band aus der Stadtteil von Madrid, Carabanchel, mit neuen Single Caso Aparte. Feel the heat, but it's soothing, and it Fighters mit Kids in America kennen wir ja von Kim Wilde. Es geht weiter hier ein Mixtape mit Mercedes Herrada, mit einer meiner Lieblingsbands aus Spanien, Reincidentes. Ich kann mir die spanische Punk-Rock-Szene sehr schwer vorstellen ohne diese Band aus Sevilla. Bei unzähligen Bands und Solokünstler aus Spanien geht es genauso. Deshalb gibt es ständig Songs, wo der Sänger und Bassist der Band, Fernando Medina, auch zu hören ist. Haben wir auch eine Menge davon hier in Mixtape gehört. Oder viele, die mit der Band als Gastmusiker mitmachen. Die Band, auch Freunde von den Toten Hosen, haben einen neuen Single mit dem charismatischen Sänger von Marea, Cuchi Romero. Das hören wir jetzt. Una tierra llamada Rabia. Ein Land namens Wut ist übrigens eine Hymne an Andalusien, seine Geschichte und seine Männchen. Es folgen aus Italien Los Fastidios mit Torneremo Ancora und danach Mano Negra, ein Klassiker, mit Indios de Barcelona. En los huesos de aceituna estaba escrito, en los callos confundidos con las piedras, en las botas de montar del señorito, en lo amargo de la almendra, en su mentirosa flor, en el sur que Blas Infante imaginó, en el llanto de los mulos, en la boca nauseabunda del gigante, en reatas infinitas de miseria y de dolor, en las negras herraduras de alazanes, en las capas de los cirios y en las cruces, en los palios que endurecían los panes, en la tapia sin resuello que la memoria tiró, en la leche agria que secó el presente, en las migas con tijeras, en el viejo castañeo de los dientes, en la noche de los tiempos que oscurece el corazón. Somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar, somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar. Escribirá ya estaba escrito en las canas de aquellas raídas crines, en las nubes polvorientas de mosquitos, en su lluvia de terrones, en su espalda de algodón, en el cante que nació desencantado, en caminos de tricornios, en poetas que rompieron los candados, en la madre Andalucía que luchaba contra el sol. Somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar, somos el hambre que va tragando rejas, somos la tierra por desenlutar, somos la sangre que hay bajo las tejas, somos las manos cansadas de encalar. Siamo finiti, ma dove siamo? Dove? sappiamo dove siamo finiti. Chicos de Barcelona von Mano Negra. Mit diesen und folgenden Liedern machen wir einen Halt an die aktuelle Musikszene. Wir hören gleich aus Baskenland Caos Etílico mit Mil Historias, 1000 Geschichten, aus dem Album von Jahr 2000, por supuesto. He salido a la calle expresamente para verte una vez más. He salido a la calle expresamente para verte una vez más. Me has mandado a la mierda simplemente por tratarte de ayudar. Mandado a la mierda simplemente por tratarte de ayudar. Y quieres explicar mil historias de las que has oído hablar. Y poder contar de esas mil historias solamente una es verdad. Y poder contar de la großartig, wieder unter meine CDs gefunden, aus Berlin, Skuses Kind mit Life's a Bitch. Yeah! Atención, ein bisschen Aufmerksamkeit bitte. Ich möchte euch eine Band aus Mallorca vorstellen, Manacor. Sie haben seit dem 6. Januar sein Album Perduts a un Forat raus. Nachdem Manacor in den letzten 10 Jahren einen Soundtrack für ein Videospiel und vier instrumentale EPs aufgenommen hatte, beschlossen sich an der Komposition dieser Longplay. Ihr könnt die Band auch auf Bandcamp finden, manacore.bandcamp.com. Wir hören zum ersten Mal die Band hier ein Mixtape mit Pura Rabia. Radio 104,8. FOMOA von Laura Valenzuela, David Arca, Jesús Berruguete und Carlos González. Sie sind Mammut, geschrieben MAMVTH. Sie beschreiben seine Musik als Hard Rock, Blues Rock, Stoner Rock und Southern Rock. Übrigens, schau mal bei Bandcamp der Band ab dem 10. Januar, weil dann ist das Album The Fog schon zu finden. Es geht weiter mit Led Zeppelin. Übrigens, Jimmy Page wird am 9. Januar 78. I'm a traveler of both time and space. your trades like thoughts inside a dream. Here's the map that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the dust that blows high in dew when I'm moving through von Led Zeppelin. Es geht weiter mit der spanischen Band Carly Mane. Was für eine Powerfrau. Pur Rock'n'Roll aus Madrid. I need Rock'n'Roll. Das hören wir ja gleich. Damit und mehr Musik geht es weiter bis 21 Uhr. Dann bekommt ihr die Nachrichten der Redaktion von OS Radio und gleich danach geht es weiter bis 22 Uhr mit mehr Neuigkeiten, mehr Punk, mehr Rock und mehr Metal. Hier ein Mixtape mit Mercedes Herrada. Genau. Just a child, rock and roll came to my mind. My parents were so sad, the little girl we called Badash. They were very disappointed, I don't care. 40 years old, dude has getting in my bones. I guess my head explodes. Mr. Kim before. Somewhere hola, ich bin Mercedes Herrada und hier startet die zweite Hälfte von Mixtape mit vielen Neuigkeiten aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene mit ein paar Klassiker hier und da bis 22 Uhr. Wir starten mit neuen Single von The Helicopters, Rehab Hurricane. Reason to be satisfied. No. das ist aber lange her. All I Want ist von Skunk Anansie. Sie sind ab März unterwegs. Einige Konzerte sind übrigens schon sold out. Der Start machen sie in Polen und es geht dann weiter durch ganz Europa. Wir machen weiter in Mixtape mit Fire Will Fire. Ist die erste Single aus dem kommenden Album von Eternal Psycho aus Madrid. Ein direkter und kraftvoller Song, in dem sie ihre Absichten deutlich machen, niemanden mit einem Kopf zurückzulassen. Der Song ist übrigens bereits auf digitalen Plattformen zu finden. Viel Spaß damit! Fire! We'll be right back. Parallelum, auch aus Madrid mit neuem Album. Dazu gibt es auch ein Video von Bad Thoughts. Das ist Mixtape im OS Radio auf 104,8. Ja, 1990, Bruce Dickinson coverte All the Young Dudes von David Bowie für das Album Tattooed Millionaire. Übrigens, David Bowie, heute, 8. Januar 2022, wäre er 75 geworden. Wir hören jetzt Slash mit Miles Kennedy and the Conspirators mit neuen Single Fill My World. Es dauert übrigens nicht mehr lange, bis der vierte Album vor erscheint am kommenden 11. Februar. We'll be right back. Wir hatten diese Band schon mal hier in Mixtape gehört, aus Mallorca with the Riot, jetzt mit neuen Singles Misread Signals. Auch neu aus Spanien. Hören wir gleich Experimento Milgram mit Cuando Murieron los Besos. Y que se calle el silencio de mi soledad. Tanta ponzoña el recuerdo que no he invitado a pasar. Este motín de ilusiones, este verdugo de paz, esta canción y tu nombre que he decidido olvidar. Noches a las 10 de la mañana, noches a las 10 de la mañana, que la vida sin color no pinta nada. Y las la razón, las excusas nos condenan al fracaso. Tengo miedo de ser yo, miedo de ser yo. Toda la rabia insolente que he conseguido guardar, con apretar bien los dientes me dejará descansar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando murieron los besos, ya no recuerdo el sabor. Si reciclamos el sexo y nos drogamos de amor, otro día que me muero de vivir, otro día que me muero de la razón, las excusas nos condenan al fracaso. Tengo miedo de ser yo, miedo de ser yo. aus Murcia mit De Nadies, hier zusammen mit Lendakaris Muertos. Es geht weiter hier in Mixtape mit Doggy Dog. Sie werden im Mai in Deutschland sein, in Mannheim, Düsseldorf und in Osnabrück am 25. Mai in Bastard Club. Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Parió la perra negra, alumbrando unos puercos, con solo dos patas y dos cinco ni pelos. Plumas les crecieron y al ganar empezó en un abrir de ojos eran córvidos rastreros. Son engendros, son engendros, engendros. Cebados mutaron, colas les surgieron, eran fieras ratas, tristes. tenés en el poder. Un gobierno que avergüenza a los españoles con la foto de la indignidad, que es la foto del gobierno de la nación junto a todos los enemigos de España, terroristas, golpistas, separatistas y comunistas totalitarios. Guerilla Urbana, eine Punkband aus La Laguna, Teneriffa, unterwegs seit 1983 hier mit neuen Single Engendros aus dem Album Destripate. Wir hören einen Musikblock mit Dekta aus Barcelona mit You Are Gone, Molly Crew mit einem gecoverten Song von The Beatles, Helter Skelter und Mosh aus Spanien mit Entre Mis Manos hier in Mixtape. Das ist Mixtape in OS Radio. Mit Entre Mis Manos. Ich glaube, es gab keine einzige Rocksendung in Spanien, die nicht etwas von diesem großartigen Album gespielt haben, von dieser großartigen Band Mosh Vertigo, Hardcore Trash aus Navarra. Wir hören gleich To The Helpless mit A Futile Guide to Modern Living, ein Album mit einem roten Faden, das von Februar bis November Monat für Monat vorgestellt wurde und nun in voller Länge in digitaler Form erschienen ist, mit unter anderem dem Song Afraid of Yourself. Am I afraid? It's a hunter's blow. Mit Hunter's Moon, vollestes Lied von heute. Ich muss mich langsam verabschieden und ich sage vielen Dank. Ich hoffe, du hast die Musik genossen, einige Bands neu entdeckt und bist du in 4 Wochen wieder da. Der nächste Termin für Mixtape ist am 5. Februar, genau, in genau 4 Wochen. Die Playlist und den Link zu Podcast werde ich auf Facebook teilen, Mixtape Mercedes Herrada. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend. Wir hören gleich die spanische Band Stone Nipples mit Mente en Blanco. Saludos de Mercedes Herrada, muy buenas noches und bis zur nächsten Sendung. Decirte sin entrar, sin sentirte, sé que ahí estás, sin hablarme, sin querer, dame un rumbo, una dirección para mi canción.